und die ganzen Leute lassen laufen sie. So wunderschön gestylt und aufgemotzt, eine schöne Welt, die mich total ankotzt. Und dann zieh ich hinein in die Hirne, Augen, in Mädchen, Fassade. Wir stehen in ihren Glauben, keine Schwäche zeigen, uns anzuziehen. Denn sonst hat man die Karriere verfehlt. Und ich sehe es ihnen an, ich sehe mich verachten mit den Blicken, mit denen sie mich betrachten, mit meinen alten Jeans und den hochgestürzten Schuhen. Bin ich für sie abschaum, ich bekenne mich dazu. Und ich sehe es ihnen an, ich sehe mich verachten mit den Blicken, mit denen sie mich betrachten, mit deinen alten Jeans und den hochgestürzten Schuhen. Bin ich für sie abschaum, ich bekenne mich dazu.